أنفسهم تعمل له وما يضلل فلا هادي كثيرا. ثم أما بعد، Der Unterricht Safar Arabisch und Deutsch, Barakallahu. Wir machen weiter mit Erklärung von Riyad Salihin. Wir sind bei Hadith 674 bei Mia und 669. وعن أبي هنيدة وائل بن حر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث وائل بارك الله فيكم، هو في باب الطاعة، طاعة ولي الأمر المسلم. فقال له: يا رسول الله، هم يأخذون الحق الذي عليه الذي لهم ولا يعطون الحق الذي عليهم، يعني يظلمون، فماذا تقول نصنع معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه مسألة عظيمة بارك الله فيكم، ألا وهي: إذا لم يؤدي الإمام أو الأمير أو السلطان الحق الذي عليه، هذا لا يعني أنك لا تؤدي الحق الذي عليك. وهذه مسألة مهمة جدا في الدين، انتبه، في دين الله سبحانه وتعالى الحقوق حق لك وحق عليك. أما الحق الذي لك فهو أمر، الحق الذي لك فهو أمر، يعني الحق يؤخذ ولا يطلب الأصل، فأنت الذي عليك أن تؤدي الحق، أن تؤدي الحق الذي عليك، وإذا أخذ حقك تطالب به. وهذه مسألة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. أنا الإنسان ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى غيره، فلو أن أحدا من الناس أخذ حقك فلا يجوز أن لا تعطيه حقه. طبعا هذه مجاهدة للنفس عظيمة، قد يقول الإنسان: كيف هو أخذ حقي، فكيف أعطيه الحق الذي له؟ لأنك لا تعامل هنا الإنسان، وإنما تعامل رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة. ويتفرع منه، من هذا الكلام بارك الله فيكم، أن الإنسان يؤدي ما عليه مع ربه، ويهتم بالذي عليه مع الله سبحانه وتعالى، يؤدي الذي عليه ويهتم بالذي عليه. أما الأمور الأخرى فالتي ليست، التي لا يعني يعنى بها، يتركها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سلمة فتح هذا الباب من السؤال حتى يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدي لهم حقهم، فعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، أي نحن علينا السمع والطاعة، وعليهم الحكم بالعدل وعدم الظلم وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فعلوا ذلك فهم سيحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أما أنت فعليك أن تؤدي ما أمرك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أبو هنيدة وائل ابن حجر رضي الله عنه برichtete: ده سلمة ابن يزيد الجعفي dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte: O Gesandter Allahs, wenn wir von Herrschern regiert werden, die ihre Rechte einfordern, aber uns unsere Rechte vorenthalten. Was sollen wir dann tun? Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, schwieg. Aber er wiederholte, das wird Salama, er wiederholte die Frage. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hört zu und gehorcht. Denn wahrlich, sie werden für das zur Rechenschaft gezogen, was sie getan haben, und ihr werdet für das zur Rechenschaft gezogen, was ihr getan habt. Er heißt das, ihr werdet befragt nach euren Pflichten und sie werden gefragt nach ihren Pflichten. Sollte eigentlich bessere Übersetzung sein. Das wird, ihr werdet befragt nach euren Aufgaben und sie werden befragt nach ihren Aufgaben. Und zwar, barakallahu fikum, erstmal in dieser Überlieferung, dass es ein Information, dass wir Herrscher haben werden, die ungerecht sind. Egoistisch. Die sind ungerecht, egoistisch und sie halten keine Regeln des Islam. Weil er sagte, was ist mit Herrschern? Das ist das Verantwortliche, der Herrscher, der Richter, alles gehört dazu hier. Diese Leute haben eine Aufgabe, dass sie gerecht bleiben, dass sie für die anderen leisten und dass sie natürlich sich darum kümmern. Aber wenn wir diese haben, Muslime, das bedeutet Herrscher, aber die sind ungerecht. Was sollen wir tun? Der Prophet sagte, Gehorsamkeit leisten. Das ist unsere Aufgabe, Gehorsamkeit zu leisten. Zu leisten. Folge zu leisten. Dann sagte der Prophet, فَإِنَّمَا Was bedeutet das? Dass sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Verpflichtung. Und das ist ihre Aufgabe. Und das ist, du hast Recht in einem Thema. Ja? Recht in einem Thema. Und jemand tut dir Unrecht. Aber der hat bei dir Recht. Du darfst nicht sagen, weil du mir Unrecht getan hast, dann gebe ich dir nicht dein Recht. Nochmal. Aufpassen. Warum? Weil du deiner Aufgabe nachgehen musst. Wenn auch die anderen ihre Aufgabe nicht machen, wenn die anderen ihre Aufgabe nicht machen, das heißt nicht, dass du deine Aufgabe nicht machst, sondern du hältst dich an deine Aufgabe. Du hältst dich an deine Aufgabe. Und das ist sehr schön. Zweitens, kümmere dich um deine Pflichten oder Verpflichtungen und um deine Sachen. Das wird nicht, dass du das machst, dass du dich kümmerst um die anderen Sachen. Allah wird dich am letzten Tag fragen nach deinen Handlungen. Das heißt, dieser Herrscher, seine Aufgabe ist, das zu machen. Du sollst dich nicht darum kümmern, was er von Aufgabe hat. Aber du kümmerst dich um deine Aufgabe, weil Allah dich am letzten Tag danach fragen wird. Und das sind zwei Themen, die wichtig sind. Und das ist der Fehler, was viele Muslime heutzutage machen. Sie kümmern sich um Zeug und um Themen, die nicht in ihrem Bereich sind. Und die verlassen, was in ihrem Bereich ist. Und deshalb haben wir diese großen Probleme, wir Muslime, weil wir nicht den richtigen Weg dabei haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم شوف حديث عظيم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم الحديث عند البخاري ومسلم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هو أن تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله سبحانه وتعالى الحق الذي لك لحماية بيضة المسلمين الأثر هو نقص النقص يعني هذا الأمير هو يأخذ كل شيء لنفسه ولا يعطي غيره فانتبه لهذا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا انتبه لهذا طبعا أمور تنكرونها سواء في الشرع وسواء في الأخلاق وسواء في التعامل هذا تعلم أنه يخطئ أو يعصي الله سبحانه وتعالى على الرغم من هذا على الرغم تؤدي الحق الذي عليك والحق الذي عليك بالنسبة لولي الأمر هو أن تطيع وتسمع طالما أنه مسلم والحق الذي لك هو أن يعاملك بالعدل ويعاملك بالخير والإحسان فإذا ظلمك عليك الصبر وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الحق الذي عليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية أي الذي يرى من أميره شيئا لا يعجبه وينكره فلا يخرج من الطاعة وإنما يصبر على ذلك لأن الذي فارق الجماعة يموت على ميتة ليست ميتة الإسلام وهذا يحتمل معنيين الأول أنه يموت ميتة جاهلية بحيث والعياذ بالله تكون هذه المعصية سبب في ردته يعني يترك الإسلام الثاني أنه يموت ميتة جاهلية لأن الجاهلية ما كان عندهم إمام وليس لهم أمير فيكون مات على من دون ولاية الإسلام ولذلك الواجب طاعة ولي الأمر المسلم أما في المعصية فلا يجوز فلا يجوز طيب أما إذا أمر الوالي بالمعصية فلا يطاع أما إذا أمر بغير معصية وعلى الرغم من أنك أنت ما تحب هذا الأمر فلا يجوز أن تنابذه لا يجوز أن تعاديه ولا يجوز أن تكلم الناس عنه ولا يجوز أن تزرع الفتنة ولا يشهر به لأنه يكون من باب الغيبة والنميمة ولذلك بارك الله فيكم عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا ظلم الإمام فظلم الإمام نقمة انتبه ظلم الإمام نقمة والنقمة لا تدفع بالشر وإنما تدفع بالخير إن ذات عليك شيء سيء فتنة، فالفتن ما تدفع بالشر إنما تدفع بالخير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ينبذون؟ قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني طالما أنهم أقاموا الصلاة ولم يمنعوكم من الصلاة فهؤلاء ما ينابذون. وفي الحديث الآخر: إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أما آنذاك فينابذون ويخرج عليهم، أما بغير ذلك اختلف أهل العلم في هذا. فهناك من الصحابة مثل الحسين رضوان الله عليه، وعبد الله بن مطيع، وعبد الله بن الزبير، وبعض الصحابة سليمان بن سرد، هؤلاء رأوا الخروج على، لم يعطوا البيعة ولم يبايعوا وخرجوا على يزيد. وطبعا يعني كان في زمن أيضا في أول زمن الأمويين. أما غيرهم فغالبية علماء أهل السنة فيروا عدم جواز الخروج على الأمير الظالم، أما الأمير الكافر الذي فيه عنده كفر بواح فهذا طبعا تحكمه مسألة المفاسد والمصالح. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Nach mir werden Selbstsucht und andere Dinge, die ihr verabscheut, auftreten. Sie fragten: O Gesandter Allahs, was empfiehlst du denjenigen von uns, die das erleben? Er antwortete: Erfüllt eure Pflichten und erbittet von Allah eure Rechte. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer mir gehorcht, ne, kleinen Moment. Es gibt eine Überlieferung. Das habe ich, das kommt nachher. Da gibt es sozusagen hier, okay, in Abbas radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sagte: Wer an seinem Herrscher etwas nicht passt, der soll sich in Geduld üben. Denn wer dem Herrscher den Gehorsam auch nur um eine Handspanne versagt, stirbt so, als ob er in der Zeit der Unwissenheit gestorben wäre. Barakallahu fikum, Barakallahu khairan. Das geht in diesen beiden Überlieferungen. Natürlich, der Sinn ist klar, dass man dem Herrscher Gehorsamkeit leistet, solange dieser Herrscher Muslim ist. Und dass dieser Herrscher von uns nicht verlangt, was gegen die Religion Allahs ist oder nicht, dass er von uns nicht verlangt, was schlecht ist. Und hier kommen diese beiden Überlieferungen. Barakallahu fikum, Barakallahu khairan. Das bedeutet, diese Leute, es werden Herrscher kommen, die werden alles nehmen, was ihnen gehört. Und die werden auch mehr von den Leuten wegnehmen. Und sie werden den Leuten ihre Rechte nicht geben. Ungerecht mit den Leuten und Selbstsucht mit ihnen selbst. Das bedeutet, sie nehmen alles, sie tun für sich alles, aber für die Leute machen sie gar nichts. Wenn das passiert, was sollten wir tun? Haben die Leute den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gefragt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in diesem Zusammenhang: Man sollte Geduld zeigen. Man sollte Geduld zeigen. Und das ist in der zweiten Überlieferung von Ibn Abbas: Man sollte Geduld zeigen. Geduld. Und man sollte auch das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um dein Recht und du praktizierst, was deine Pflicht ist. Nochmal kommen wir zu dieser großen Regel, was ich gesagt habe im Islam. Jemand nimmt dir dein Recht weg und der hat Recht bei dir. Du darfst nicht sagen, ich gebe dir nicht dein Recht, weil du mein Recht mir nicht gegeben hast. Recht, Allah wird dich danach fragen. Weil einige Leute zum Beispiel, der hört, jemand hat ihn beschimpft. Sage, ich beschimpfe ihn auch zurück. Falsch. Der hat dich beschimpft. Dann beschimpfe ihn nicht zurück. Weil wenn du zurück beschimpfst, dann hast du selber Sünde begangen. Und die Person natürlich wird sich freuen. Weil er Fehler gemacht hat, dann hast du auch den gleichen Fehler. Deshalb musst du immer das verstehen. Die sind Herrscher. Die nehmen alles. Die nehmen alles. Und die geben nichts. Die sind Muslime, aber. Pass auf, die sind Muslime. Was sollten wir tun? Du tust deine Pflicht und du bittest Allah um dein Recht. Was machst du auch? Du zeigst Geduld. Und du darfst nicht gegen die was machen. Wörtlich nicht. Tätlich nichts. Und du darfst nicht die Leute gegen sie hetzen, sondern du bist mit ihnen. Außer wenn diese Leute kein Gebet mehr erlauben, kein Gebet erlauben. Oder sie begehen Kufr, was klar ist. Das wird sie werden vom Islam ausgeschlossen. Oder sie verlangen von dir etwas, was sündhaft ist. Dann darfst du nicht gehorchen. Aber wenn sie das Gebet nicht mehr erlauben und wenn sie Kufr, großen Kufr, wal-iyadu billah, begehen, dann sollte man diese Leute ändern. Aber das hat auch andere, es gibt andere Regeln diesbezüglich. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn jemand dir Unrecht tut, dann darfst du ihm kein Unrecht tun. Der Herrscher macht dir Unrecht, du darfst nicht Unrecht mit Unrecht begegnen. Deshalb aufpassen, dass der Herrscher ungerecht ist. Das ist eine Strafe und eine Prüfung, eine Versuchung. Und eine Strafe, Prüfung und Versuchung begegnet man nicht mit Schlechtem, sondern begegnet man mit Geduld. Wenn die Versuchungen auf uns kommen, zeigen wir Geduld. Zeigen wir Geduld und nicht umgekehrt. Barakallahu fiqh und sagt sehr, da muss man sehr hier vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sein. Das heißt aber nicht auch, wie manche Leute. Wenn der Sultan, das wird, wenn der Herrscher etwas verlangt, was gegen die Religion ist, dann sagen sie auch trotzdem gehorchen wir, weil er, sage ich jetzt Herrscher ist. Nein, das nicht. Und das ist die Aqida von Ahlus-Sunnah wal-Jamaa. Solange der Herrscher Muslim ist, solange der Herrscher Muslim ist. Aber einige von Sahaba haben das anders gesehen. Al-Hussein, Ibn Ali, Radwanullah alayhi, Abdullah ibn Muti', Abdullah ibn Zubair, Sulaiman ibn Sard. Es gibt einige von Sahaba, die haben das anders gesehen. Sa'id ibn Jubair von Tabi'in, Sa'id ibn Jubair, Tawus, die haben das anders gesehen in diesem Zusammenhang. Es gab auch andere Gelehrten, die gesagt haben, naja, aber richtig ist bei Ahlus-Sunnah al-Jama'a, dass man das nicht macht, man gehorcht, weil die Interesse der Umma wichtiger ist als Interesse einer Gruppe oder einer Person. Al-Imam Ahmed, Imam Ahl-Sunnah, wurde gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Damals von Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim und so weiter. Und trotzdem hat er Geduld gezeigt. Die Leute haben ihm gesagt, sollen wir gegen sie kämpfen? Das nein, weil das Regel ist in der Religion. Bitte, das sind allgemeine Hadithe. Du sollst das nicht jetzt vergleichen mit unserer Situation. Ne? Aufpassen. Weil einige Leute, die wollen das eins zu eins umsetzen. Das ist nicht so. Ja, da kommt einer, wenn man das hört, sagt, ja, was passiert jetzt in Syrien? Ja, aber ist Bashar al-Assad Muslim? Das ist die Frage. Möge Allah uns bewahren. Zweitens, sie verhindern nicht, dass die Leute beten. Aufpassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste von euren Herrschern sind diese Leute, die ihr liebt und sie lieben euch. Die machen für euch Bittgebet und ihr macht für sie Bittgebet. Und die schlimmsten von ihnen sind, ihr verdammt sie und sie verdammen euch. Ihr liebt sie nicht und sie lieben euch nicht. Dann hat jemand gesagt, o Prophet, sollen wir nicht gegen sie kämpfen? Der sagte, solange sie das Gebet verrichten lassen. Tja, auch wenn eine Person seine Soldaten die ganze Zeit von der Moschee getan hat und wer in die Moschee kommt, dann wird festgenommen. Ja, wo erlauben sie das Gebet? Iqamat al-Salah, das ist nicht nur, dass man zu Festtag geht und betet, oder dass man die Sufis nur beten lässt. Aufpassen. Ja, weil hier auch, die lassen uns beten. Möge Allah uns bewahren. Khair. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani. Wa an Abi Bakr radiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال بصر هو نيت yes of course she will damit wir was schreiben. Ja, aber ich muss ihn erstmal rausschmeißen. Of course, jetzt kommt das. Ja, die wird immer länger. Und jetzt was? Jetzt ist er. Wa an Abi Hurairata idhan: Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. طاعة النبي من طاعة الله، وطاعة الأمير من طاعة النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن ماذا؟ وإن استعمل عليكم عبد حبشي. قال: اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ان ضرب ظهرك واخذ مالك. وهنا طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إهانة السلطان، والإهانة تكون بالسخرية به، أن يؤلب عليه الناس، أن يستهزئ به، أن يعين عليه، وليس أن يعينه في خير، أن يعين عليه وليس أن يعينه في الخير. لذلك بارك الله فيكم، أمر السلطان أمر عظيم، لأنه إذا صلح السلطان صلحت العباد، وإذا فسد السلطان فسد العباد، نسأل الله العافية والسلام. ذلك كان الكثير من السلف يقولون: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح العباد، تصلح العباد. وأما إذا أمر السلطان بشيء فأن يكون الأمر الذي أمره أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يطاع فيه. أن يأمر بمعصية فلا يطاع فيه، ويناصح بأنه لا يجوز ذلك. أن يأمرون بأمر دنيا، بأمر في الدنيا، فهذا يطاع فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للسلطان. وأرجو مرة أخرى أن نفهم هذه المسألة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أن نفهم هذه المسألة أنه لا تنزل الأمور هكذا تنزيلا، لا تنزل الأمور تنزيلا، بارك الله فيكم، كما يفعل البعض، ينزل هذه المسائل على الناس وكان خلاص هكذا هو الأمر. فانتبه، هذا الأمر غير صحيح، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إنما لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضوان الله عليه أتصلت تصدق زنت الله صلى الله عليه وسلم ذاكت ذمية جهاشت جهاشت الله und wer mir nicht gehorcht, gehorcht Allah nicht. Und wer dem Herrscher gehorcht, hat mir gehorcht. Und wer dem Herrscher oder Verantwortlichen nicht gehorcht, gehorcht mir nicht. Und Abu Bakr radwanallahu alayhi oder Abu Bakr radwanallahu alayhi berichtete, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte: Wer den Herrscher beleidigt, den wird Allah beleidigen. Oder lieber, dass man sagt, erniedrigen. Erniedrigen. Ha? Oder verachten. Ja. Wer den Sultan verachtet, wird von Allah verachtet. Schaut mal, Barakallahu fikum. Das geht darum jetzt. Du musst Allah gehorchen, wenn Allah befohlen hat. Und du musst auch dem Propheten gehorchen. Wenn du dem Propheten nicht gehorchst, dann gehorcht Allah nicht. Wenn der Prophet jemanden beauftragt hat, verantwortlich, Herrscher, ein Provinzleiter, dann musst du auch ihm gehorchen. Aber inwiefern gehorchen? Pass auf, der Herrscher, der kann etwas verlangen. Drei Möglichkeiten haben wir. Der verlangt etwas, was in der Religion ist. Es kann sein, dass es Pflicht ist, dann bist du verpflichtet, das zu machen. Der verlangt etwas, was in der Religion, dann bist du verpflichtet, das zu anzunehmen. Ist das Pflicht, dann Pflicht. Ist das empfehlenswert? Dann empfehlenswert und so weiter. Verbietet er etwas, was in der Religion verboten ist, dann hältst du dich daran. Jetzt die zweite Möglichkeit: der verlangt von dir etwas, was verboten ist. Angenommen, er sagt dir, du musst Alkohol oder Zina begehen oder zum Beispiel klauen oder sowas, dann darfst du nicht gehorchen. Auch darfst du nicht gehorchen. Und was sollst du machen hier? Sollst du ihm Nasiha geben? Du sollst ihm Ratschlag geben? Fürchte Allah. Das geht nicht. Der verlangt etwas Dunya-mäßig. Dunya bedeutet, Barakallahu fikum, diesseitiges. Diesseitiges. Das bedeutet etwas, was mit der Religion eigentlich nichts zu tun hat. Zum Beispiel Straßenverkehr, Bau, Gesetz, sage ich jetzt, solche Themen zum Beispiel. Dass wir einen Garten bauen, dass wir eine Wand bauen, ein Gebäude bauen, dann hier musst du gehorchen, auch eventuell, wenn dir das nicht gefällt. Und jetzt, wenn der Prophet was sagt, dann musst du annehmen. Und wenn der Verantwortliche oder Provinzleiter oder Herrscher auch was sagt, dann musst du gehorchen, solange das in Ordnung ist. Aber wenn du den Sultan verachtest, wenn du den Herrscher verachtest, dann wird Allah dich erniedrigen. Warum? Weil, wenn du den Sultan nicht beachtest, sondern wenn du ihn verachtest, dann wirst du so Unheil stiften unter den Muslimen. Und deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah, sollte man aufpassen. Es gibt so viele Hadithe, dass Mann, dem Herrscher Gehorsamkeit leistet. Dieser Herrscher, der, sage ich jetzt, dem wir Gehorsamkeit leisten, das ist nicht bitte jetzt eins zu eins auf unsere Zeit projizieren. Bitte, wir dürfen nicht extrem werden. Übertreiben ist falsch, untertreiben ist falsch. Es gibt manche, die übertreiben, indem sie alles von Herrscher nehmen. Und für sie ist jeder Herrscher. Und jedem musst du Gehorsamkeit leisten. Das ist falsch. Und es gibt andere, die alle Herrscher vom Islam ausschließen. Und die sagen, diese Leute, wir nehmen von ihnen nicht. Das ist auch übertrieben. Was ist richtig hier? Richtig ist, solange der Herrscher Moslem ist und er verlangt von uns etwas, was gut ist, der lässt uns beten und der begeht nicht etwas, was ihn vom Islam ausschließt, was natürlich deutlich ist, mit Gewissheit, nicht hier Zweifel. Sagen wir ja, der Herrscher schickt die Leute ins Gefängnis, das ist nicht genug, ihn vom Islam auszuschließen. Al-Ma'mun hat Imam Ahmed ins Gefängnis gesteckt und er hat ihn gefoltert. Und der Imam Ahmed durfte keine Unterrichte halten, der durfte kein Fatwa machen, der war im Gefängnis. Und Imam Ahmed hat nicht dagegen vorgenommen. Er hat gesagt, mach was, was? Er sagt, nein. Obwohl Al-Ma'mun etwas gesagt hat, was Kufr war. Trotzdem, Imam Ahmed hat ihn vom Islam nicht ausgeschlossen. Da müssen wir aufpassen, Barakallahu fiik. Weil wenn wir über dieses Thema sprechen, dann kommt sofort eine Person und der fühlt sich bestätigt. Und der sagt, ja, was passierte in Libyen? Die Leute haben gegen Gaddafi gekämpft. Schau mal in Syrien. Ja, die Frage ist, ist Al-Qaddafi Muslim? War Al-Qaddafi Muslim? Erstens. Zweitens, hat Al-Qaddafi die Leute einfach erlaubt, dass sie beten. Es ist bekannt doch in Libyen. Machst du ein bisschen Bart, gehst du zum Gebet, dann heißt du Sindiq. Der hat sie Zanadiqa genannt. Zanadiqa sind Heuchler, Kuffar. Für sie sind aber natürlich Sufismus und alles andere würde erlauben. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Bashar al-Assad ist Nusayri. Und Nusayriye, sie sind mit Sicherheit wohl keine Muslime. Und diese Person, der erlaubt nicht, dass man zum Islam aufruft. Sowieso die Gesetze, die bei Gaddafi waren und bei Al-Assad waren, die haben mit dem Islam nichts zu tun. Sag bitte, ich möchte nicht, dass unsere Leute von Typ A sind oder von Typ B sind. Typ A, die untertreiben, indem sie jeder Herrscher als Muslim sehen und als Amir al-Mu'minin. Und Typ B, die schließen alle Leute vom Islam aus. Das ist falsch und das ist falsch. Es kann sein, dass er Herrscher Kafir ist, es kann sein, dass er nicht Kafir ist. Wer entscheidet das? Die Gelehrten, die Wissenden, die Ulama mit Belegen und mit Beweisen, nicht nach Emotionen. Aber Fakt ist für Allah, heutzutage gibt es kein Herrscher auf der ganzen Welt, der gerecht ist. Fakt. Ohne Zweifel. Und es gibt keinen, inshallah, jetzt vielleicht neu, finden wir einige, der, sage ich jetzt, wirklich die Sorge für den Islam trägt. Eher, da will man modern werden. Modern heißt Islam verlassen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Wir stoppen hier. Das nächste Mal reden wir Babu al-Nahi an Su'al al-Imara wa ikhtiyar tark al-Wilayat idha lam yu'ayyan alayhi aw tad'u ilayhi. Das machen wir das nächste Mal, bi'idhnillah ta'ala. Barakallahu fikum, Jazakumullah khair.